Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Ihr seid hier bei der Abendlandung im Kashmir Radio. Mein Name ist Jean-Marie Dur und nach dem Electric Eden Special vor 4 Wochen gibt es diesen Monat wieder eine bunte Mischung an Klängen und Geräuschen. Es ist diesmal viel zeitgenössische Musik dabei, unter anderem von Alexander Arpeggio, Sam Jandel, Hot Spring, Anna Roxanne, CV Vision, Jasek, ältere Sachen dann von A Flaming Tunes, von Carl Lind, Hiroki Ishiguro, Tiziano Popoli, dem Synergetic Voice Orchestra und Fred Simon und Liz Sifani unter anderem. Eine sehr schöne Wiederentdeckung habe ich vor ein paar Wochen bei meiner Freundin Doro gemacht, von einem Musiker und Musikproduzenten, von dem ich vor Jahren einige Dance-Maxis gekauft hatte, den ich aber seitdem aus den Augen verloren habe. Dieser Musiker hat letztes Jahr eine sehr schöne, trippig meditative LP veröffentlicht, die den schönen Titel Run with the Floating Weightless Slowness trägt. Der Musiker ist Kelpe, oder vielleicht spricht man das Kelp aus, ich weiß es nicht genau, also known as Kel McKeown, der auf Death Charge's DC Recordings Label zwischen 2003 und 2009 ein paar ungewöhnliche Dance-Platten herausgebracht hat. Und seitdem viele EPs, Maxis und Alben auf seinem eigenen Label Drud Recordings in die Welt gebracht hat. Auf diesem neuen Album bringt er neoklassische Elemente mit Jazz, Folk und Field Recordings zusammen. Wir hören jetzt von Kelp 2 Stücke, zuerst On a Clear Day und danach Weightless Slowness. 1, 2, 3. Thank you. Weightless Slowness war das von Kelps Album Run with the Floating Weightless Slowness, das letztes Jahr auf seinem eigenen Label Drud Recordings erschienen ist. Sam Jandel ist Jazzmusiker und Producer aus Los Angeles und hat vor kurzem ein Compilation-Album auf Leaving Records veröffentlicht, auf dem in der Digitalversion 52 bisher unveröffentlichte Stücke seines Schaffens seit 2017 zu hören sind. Jandel spielt vor allem Saxophon und Gitarre und arbeitet auch viel mit Loops, wie wir bei dem jetzt folgenden Stück hören können. Ein endloser Loop, über den Sam Jandel Saxophon spielt. Eternal Loop heißt dieses Stück. Thank you. Synergetic Voice Orchestra mit dem Stück A Tale, das auf der Compilation Heisei no Oto Japanese Left Field Pop from the CDH 1989 to 1996 enthalten ist, die im März dieses Jahres auf dem holländischen Music from Memory Label erschienen ist. Zusammengestellt wurde diese Compilation von Eiji Taniguchi und Norio Sato, zwei japanischen Diggern und Musikenthusiasten. Heisei no Oto deckt die Zeit zwischen 1989 und 1996 ab, der Hochzeit des Compact-Disc-Tonträgers. Das Stück von Synergetic Voice Orchestra ist ursprünglich auf dem Album Mios enthalten, das 1990 auf CD auf dem Label Voice Records erschienen ist. Ihr hört gerade die Abendlandung im Kashmir Radio. Am Mikrofon ist Jean-Marie Dur. Weiter geht es jetzt mit dem Pianisten und Keyboarder Fred Simon und der Harfenspielerin Liz Sifani. Diese beiden haben 1985 ein schönes Album auf dem Illinoiser New Age Label Quaver Records veröffentlicht. Time and the River. Und von dieser Platte hören wir jetzt das kurze Stück Meshes. Thank you. und das Stück As Darkness Falls von seiner LP Atmospherics von 1985, das ebenfalls auf der 2018 auf dem Label Bedroom Suck Recordings erschienenen Compilation Midday Moon, Ambient and Experimental Music from Australia and New Zealand from 1980 to 1995 zu hören ist. Der schwedische Musiker Carl Lind hat 2005 eine tolle Platte mit Sounds zwischen minimalistischem Jazz und Ambient gemacht. Bortom e Fiers Horizont heißt sie. Sie ist 2019 auf dem Label Low Company als Vinyl veröffentlicht worden und wir hören jetzt davon Jack mit Kaffee. Thank you. I give myself humbly in the hopes I rebirth as a sun king. Fumbles on the field, take the ball and flee. Keep it chill, cause they play tricks. Just sit, smoke spliff, let it blow in the wind. Paper trails laying waste to the man, trying mind, headed back to work again. All minds know why. Why deceive the history of the tribe? Cleopatra would have said black lives matter. Nina would have been heated if she heard the dumb shit being speaking. I mean spoken, speaking to the people like Malcolm. Breaking back hope, people really don't, and the rich don't want it. That's why they try and crown us. In the church, shrouded in frustration, praising who we ain't. Give us a martyr so we can't even think of true freedom, like just being me. No one else upon this mountain peak. I said just being me. No one else upon this mountain peak. I said just being me. No one else upon this mountain peak. The green mountain calling, I can hear it. While I'm falling in the spirit, this voice getting nearer to the beginning of what this is meant to be. I can feel it in infinity, divinity coming through me. I can feel it, I can hear the green mountain calling. So just be me, no one else upon this mountain peak. Just be me, no one else upon this mountain peak. Just be me, truly free, just sleep all for me. Find the peak. You can find the peak. You can find the peak. You can find the peak. Das war Jacek, Produzent aus Los Angeles, der Anfang diesen Jahres ein tolles und merkwürdiges Album veröffentlicht hat. Forest of Spirit heißt es. Es ist auf Preference Records, einem kleinen Kassettenlabel, herausgekommen. Das Stück, das wir gehört haben, ist Green Mountain. Jacek ist unter dem Pseudonym Jira auch auf dem bald erscheinenden neuen Album von Carlos Nino zu hören, auf das ich schon ganz gespannt warte. Ihr hört die Abendlandung im Kashmir Radio. Mein Name ist Jean-Marie Dur und wir bleiben jetzt erstmal in L.A. und zwar bei dem Musiker Sam Jandel, den wir ja vorhin auch schon mal gehört haben. Jandel ist sehr umtriebig in der Los Angeleser Musikszene und kollaboriert auch regelmäßig mit anderen Musikern, wie zum Beispiel Carlos Nino, Ethan Brown, Sam Wilkes, Lonnie Holly, Sam Amidon und Mia Doy Todd. Von seiner Archiv-Compilation Fresh Bread, die gerade auf Living Records veröffentlicht wurde, hören wir jetzt ein weiteres Stück, nämlich Cruisin' Wit. Cruising with the danger. Das war Hot Spring mit dem Stück Resounding von der LP Obit for Sunshade, die Ende letzten Jahres auf Moodhut erschienen ist. Hinter Hot Spring verbirgt sich der Musiker und Künstler Scott Galey, der eine meiner Lieblingsplatten von 2019 gemacht hat, Polysensuality, erschienen auf Science Center. Von dieser Platte habe ich hier in der Sendung auch schon Stücke vorgespielt. Wie auch die Musik auf Polysensuality ist Obit for Sunshade auf den Territorien der Nationen der Squamish, der Tsleil-Waututh und der Musqueam in Kanada entstanden. Also Scott Galey begibt sich da immer ja, an Indie-Gebiete, in denen noch die indigenen Stämme in Kanada leben, und nimmt dann dort Field Recordings auf und nimmt dort auch seine Musik auf. Kiefer Shackelford, aka Kiefer, ist ein Keyboarder und Beatbastler aus Kalifornien. Sein Debüt, bevor er zu Stone's Throw gewechselt ist, kam 2017 auf Leaving Records heraus, dem Label, auf dem auch Sam Jindals Fresh Bread Platte vor kurzem erschienen ist. Von diesem Debüt namens Kickin' It Alone hören wir jetzt das Stück Tube Socks. Mind of a demon, seen so many things that will leave most defeated. Soul carry toes like diesel, scribbling blind words on an easel. Call it pain and it's pain, make creation for the nation. Mistakes been erased, script and literature. Hear the whispers fading in day, ay, ay. No sun for the guided way, mother darkness, you won't see my hate. Spark lit for my brother, stay around the way. Fact what you talking, we be in them projects, making beats just to keep it sane, ay. Track to a coffin, body music often. Metaphors in the 4-4 time, turn a rhyme to a brand new sword. Moral of the story is, good words get glory, bad words get the gun. What's it worth when it's done? Sun walk through the embers of chart, line dark. Moon shine from the end to the start, as an arc. Words tapping in the lost scrolls, hitting rhythms like it's Higgins healing raw soul. Sun walk through the embers of chart, line dark, moon shrine finna enter the start, as an arc, chorus tapping in the lost scrolls, hitting rhythms, like it's Higgins healing raw soul, bro. Bravo, your bravado show you got hard, but if it ain't in the action, then you sound like a narc, storytelling, ugh. What a boring feeling. We can see right through your bulk like some corn chilling. Kyle been grilling it for life. You trying to come along and cipher wax shit. Get the wipes for the tears you hold inside. I look inside your eyes and see a lie. You do this for the money, I do this for the tribe. Serpent niggas funny, beheaded with the hook looking bummy. Pirate King Luffy for the running. Coming from the skin's eye, his eyes is a sun be. A lot of moon talk, but most dogs to the fundy. Cross all the piggies, repeat till they free we. Flaw be the sheep, talking fear for their safety. When every time we have to go outside, our lives be on the line for the lack of human rights that they gave team. Sun walk through the embers of chalk, line dark, moon shrine for the end of the start, as an arc. Voice tapping in the lost scrolls, hitting rhythms like it's Higgins healing raw soul. Sun walk through the embers of chalk, line dark, moonshine from the end of the start, as an arc, boys stepping in the lost scrolls, hitting rhythms, like it's Higgins hitting raw soul. People hate losing patience, bad rock the people dying, playing games, life getting stalker. I say to be home when that street light on, or get your ass beat like it's dinner time and you ain't shown. Yeah, I'm here riding right in my zone, leave me alone, oracle letting my fate be known. Hype codes, write codes, recite poems, mic froze, sound ice. You trying to terrorize family life, trying to seek and divide my land, yo. Melanin for the kin throughout, bet I can sock you, leave your mind in decline through time, and yo. You constipated, can't get shit out. Need some fluids on the ropes, cause my flow so lucid like it was all a dream. Seeing stars about to uncover the mystery of life. Truth is, I'm tight in a fight. Wolverine with the line, what I do ain't nice. Sun walk through the embers of chart, line dark. Moonshine for the end of the start, as an arc. Or stopping in the lost scrolls, hitting rhythms like it's in the rise. Und nochmal, Jasek aus L.A. mit dem Stück His Eyes, ebenfalls von der Anfang des Jahres auf Preference Records erschienenen LP Forest of Spirits. Viel mehr kann ich jetzt auch nicht zu erzählen zu Jasek. Ich habe da online kaum Informationen gefunden, aber wenn er weiter so tolle Musik macht, wird man da wahrscheinlich noch ein bisschen zu hören kriegen. Ihr seid bei Kashmir Radio und hört die Abendlandung. Heute mit einer bunten Mischung an Klängen. Weiter geht es mit einer sehr Brian Eno-esken Nummer von Garth Williams und Mary Curry von ihrem 1985er Tape Flaming Tunes. Garth Williams ist besser bekannt als der Keyboarder und Bassist von This Heat, der britischen Avantgarde-Band, in der er zusammen mit Charles Bolan und Charles Hayward spielte. Zusammen mit Mary Curry formierten die beiden als Flaming Tunes und wir hören von den beiden jetzt, von dem Album Flaming Tunes, das Stück Beguiling the Hours. Beguiling Spaziergang am Meer von CV Vision aka Dennis Schulze von der gerade erschienenen LP Tropical. Die Platte ist auf Abel Nagengasts relativ frischem Amsterdamer Label South of North erschienen. Der Sound von Tropical liegt irgendwo zwischen psychedelischem West Coast Rock und Folk Rock, Library Music im italienischen Stil, dann Martin Danny Eskim Exotica und immer wieder dazwischen auftauchenden, ja, düster, wavig, postpunkigen Stücken, die Carpenter-artig bedrohlich klingen und analoge kosmische Synthi-Experimente. Mit Synthis beschäftigt sich auch der Musiker, der jetzt gleich kommt. Tiziano Popoli ist ein Musiker aus Bologna, der seit den 80ern seine Musik macht. Popmusik mit einer Prise Avantgarde-Elementen, beeinflusst von den Minimalisten Steve Reich, Philip Glass und Terry Riley sowie von italienischen Musikern wie zum Beispiel Franco Battiato, Lino Capra Vacchina und Giusto Pio. Und ausgestattet mit dem noch recht neuen, also damals noch recht neuen Yamaha DX7 Synthesizer und der Roland TR-909 Drum Machine, kreierte Popoli so schöne Synth-Pop-Perlen wie zum Beispiel Svelv, das wir jetzt hören. Es ist enthalten auf der Anfang diesen Jahres auf Freedom to Spend und Revenge International in einer Kollaboration erschienenen Zusammenstellung Burn the Night, Bruciare la Notte, Original Recordings Hiroki Ishiguro mit dem schönen balearischen Stück Unity von seiner LP Ko Maiton von 1993. Das Stück ist auch zu hören auf der Music from Memory Compilation Heisei no Oto, Japanese Left Field Pop from the CDH 1989 to 1996. Ihr hört die Abendlandung im Kashmir Radio heute mit einer ganz bunten Mischung. Wir hören als nächstes Sascha Funke und Niklas Wands Track Kreidekreis im Alexander Arpeggio Remix, erschienen letztes Jahr auf dem Multikulti-Label. We'll be right back. Rien du tout. J'ai bien quelque chose en tout cas. Qu'est-ce que vous dites ? Rien. Qu'est-ce que vous savez ? Que mademoiselle Sarah est votre amoureuse. Qui vous a dit ça ? Minimalistische Popmusik von dem zweiten Album Because of a Flower von Anna Roxanne aus New York. Dieses Album ist letztes Jahr auf Cranky erschienen. Wir hörten am Anfang der Sendung bereits Klänge von der Zusammenstellung Midday Moon, Ambient and Experimental Music from Australia and New Zealand 1980 to 1995. Und ich spiele jetzt noch ein weiteres Stück davon von Helen Ripley Marshall. Es heißt Under the Sun und ist ursprünglich auf der LP Green Chaos von 1988 erschienen. Thank you. Das war nochmal Scott Galey, aka Hot Spring, mit dem Stück Peace Wall von der LP You'll Bid for Sunshade, die letztes Jahr auf Mood Hut erschienen ist. Ihr wart die vergangenen 90 Minuten bei der Abendlandung im Kashmir Radio. Mein Name ist Jean-Marie Dur, ich freue mich, dass ihr dabei wart. In 4 Wochen geht es dann weiter mit dem zweiten Teil des Specials über Rob Youngs wundervolles Buch Electric Eden. Ich sage auf Wiederhören mit Fred Simon und Liz Sifani und dem Stück If I Could Tell You. Tschüssi, bis gleich.